eigenen Stadt wohnt meine große Liebe. Und ich wünsche mir, ich wär heut bei ihr. Doch ich bin fern von ihr und alles ist so trüber. Denn zu meinem Glück kann ich nicht zurück. Noch immer seh ich ihre Tränen feuchten Augen. Noch immer höre ich ihr leises Bleib doch hier.